Hallo und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 11. Folge dieses Strick-Podcasts am 29.12.2015. Ihr findet die begleitenden Notizen auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry als Schwanengesang und mein Profil auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge ist eine besondere, wenn man so will, denn damit möchte ich das Strickjahr 2015 abschließen. Daher wird die Folge auch ein wenig länger. Ich fange an wie immer mit den Projekten, die ich abgeschlossen habe. Darauf folgen aktuelle Projekte. Und dann möchte ich dieses Strickjahr noch einmal evaluieren und einen Ausblick geben, was ich 2016 so geplant habe. Damit möchte ich auch gleich anfangen. Was die fertigen Projekte betrifft, kann ich euch zwei Dinge vorstellen. Das eine ist der Lobelia Cardigan. Von dem habe ich euch schon mal erzählt, beziehungsweise schon ganz oft, denn ich habe das Garn dafür zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das waren zwei Stränge Pure von Wollmeise in der Farbe Gloire de Dijon. Und das habe ich im Sommer zum Geburtstag bekommen und seitdem stricke ich an diesem Projekt. Das ist ein Cardigan, der top-down gestrickt wird und das Besondere daran ist die Raglan-Linie, die eine Art Blumenranke bildet. Dieser Cardigan wird in glatt links gestrickt. Normalerweise stricke ich bevorzugt glatt rechts, aber da dieses Garn sehr nicht meliert, sondern ich glaube, in der Wollmeisenwelt sagt man schattiert dazu. Da dieses Garn sehr schattiert ist, habe ich diese Aversion mal überwunden und mir gedacht, dass die verschiedenen Farben in glatt links besonders gut herauskommen würden. Der Cardigan war so geplant, dass er relativ kurz sein sollte, damit er gut zu langen Sommerkleidern aussieht. Leider oder zum Glück, je nachdem wie man es nimmt, war das Stricken gar nicht so langwierig, wie ich gedacht habe. Und dadurch wurde der Cardigan schnell länger, als er eigentlich sollte. Und damit ist er zu lang, um zu einem solchen Kleid getragen zu werden. Das hat mich am Anfang ein wenig geärgert, aber im Nachhinein denke ich mir, dass ich den Cardigan, so wie er ist, viel öfter tragen können werde, als wäre er nur für diese zwei, drei Sommerkleider geeignet, die ich habe. Der Cardigan wurde nach dem Waschen auch sehr viel weiter. Vor dem Waschen war zwar das Strickbild ein wenig unregelmäßig, aber dafür war das Gestrick relativ fest, hat mir gut gefallen und die Passform war auch gut. Und nach dem Waschen wurde der Cardigan deutlich weiter. Das heißt, im Nachhinein hätte ich locker eine Nummer kleiner gestrickt. Und der Cardigan hat einen Ausschnitt, der relativ weit ist und keine verkürzten Reihen beinhält. Das hat mir beim Originalmodell gut gefallen, auch in Kombination mit einem längeren Rock. So wurde der auch gezeigt von der Designerin, die übrigens Megan Fernandes ist. Und das Muster habe ich aus Pompon Quarterly Nummer 4. Genau. Und dort trägt das Model diesen Cardigan in der kürzesten Form. Also eigentlich ist der Cardigan gerade mal taillenlang und hat halblange Ärmel. Und ich fand, der weite Ausschnitt sah gut dazu aus, so wie das dargestellt wurde. Allerdings passt das zu Jeans und T-Shirt weniger gut und es ist auch von der Tragbarkeit her grenzwertig, weil der Cardigan eben, wie gesagt, weiter wurde und mir daher wirklich sehr sehr auf den Schultern liegt und weniger. Also der Cardigan droht fast runterzufallen, wenn man ihn sich ansieht. Ich habe davon auch Bilder gemacht, das sieht man ganz gut. Und eigentlich ist das doof, denn ich habe mir die Projektnotizen der anderen Stricker durchgelesen und die haben auch alle gesagt, also was heißt alle, aber viele haben davon berichtet, dass der Ausschnitt weiter wurde und dass sie empfehlen würden, eine Nummer kleiner anzufangen und dann zur eigentlichen Kleidergröße fortzuschreiten, indem man immer mehr zunimmt. Und ich habe das missachtet, weil ich mir gedacht habe, naja, das sieht doch ganz süß aus beim Modell. Und habe meine Maschenprobe nicht gewaschen und jetzt ist der Ausschnitt eben relativ weit, so wie der ganze Cardigan. Er gefällt mir trotzdem ganz gut und ich habe etwas Neues dabei gelernt. Und zwar habe ich seit eigentlich schon immer ein Problem mit verschränkten Rippenbündchen, wenn ich flach stricke. Ich finde das verschränkte Rippenbündchen sehr schön, aber aus irgendeinem Grund sah es bei mir immer komisch aus. Ich habe das immer so gestrickt, dass ich in der Hinreihe die rechten Maschen verschränkt gestrickt habe und die linken ganz normal und in der Rückreihe die rechten Maschen normal und die linken Maschen verschränkt. Und als ich an diesem Cardigan gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass bei mir das Maschenbild schöner wird, wenn ich in der Rückreihe die linken Maschen normal stricke und nicht verschränkt. Ich löse quasi die Verschränkung wieder auf, wenn ich eine verschränkte linke Masche stricke. Ich kann euch nicht erklären, wie das kommt und wieso das so ist, aber seitdem ich die Rückreihen ganz normal stricke, ohne jegliche verschränkte Masche, sieht das sehr viel schöner aus. Das weiß ich, weil ich die Knopfleiste für diesen Cardigan zweimal stricken musste. Im ersten Versuch war sie nämlich viel zu locker und hat die Knöpfe nicht wirklich gut gehalten und das sah einfach furchtbar aus. Und im zweiten Versuch habe ich mehr Maschen aufgenommen, mit einer dünneren Nadel gestrickt und dann auch gleich mal probiert, wie ich mein Rippenmuster verändern kann. Und jetzt sieht mein verschränktes Rippenbündchen ganz normal aus, also so wie es aussehen soll. Die Knöpfe, die ich habe, sind Plastikknöpfe in Perlmutt-Optik. Die habe ich hier im Nähmaschinenfachhandel bekommen. Erst habe ich bei Karstadt nachgesehen und dort waren die Knöpfe relativ teuer. Knöpfe sind ja generell teuer, wie ich weiß, seitdem ich nähe. Und ich habe bei Karstadt nicht wirklich etwas gefunden und das, was mir gefallen hat, war mir zu teuer. Online habe ich auch nicht wirklich was gefunden. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, im kleinen Nähmaschinengeschäft fündig zu werden, aber die hatten genau die Knöpfe, die ich mir gewünscht habe und zu einem sehr guten Preis. Damit haben die Knöpfe, ich glaube, einer hat 60 Cent gekostet und ich weiß nicht mehr, wie viele ich angenäht habe spontan, aber ich bin auf jeden Fall unter 5 Euro weggekommen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe den Cardigan auch schon sehr oft getragen inzwischen und ich trage eh immer einen Schal dazu. Das heißt, wenn ich den Cardigan richtig hinzupfen würde, würde man den weiten Ausschnitt auch nicht unbedingt sehen. Ich denke nur nicht immer dran. Aber trotz aller Makel, die ich gerade aufgezählt habe, gefällt mir der Cardigan sehr gut. Die Anleitung als solche war auch einfach nachzuvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mit Pompom Quarterly nicht sonderlich zufrieden bin und auch nicht weiß, ob ich allzu bald wieder eine Ausgabe kaufen werde. Die Anleitung war nicht einzeln zu haben, sondern ich musste das ganze Heft kaufen und das kostet, glaube ich, 9 Pfund. Umgerechnet habe ich ca. 13 Euro gezahlt. Und einerseits fand ich das Layout nicht besonders gut, weil man viel hin und her scrollen musste. Die Angaben zur Maschenprobe, zur Garnmenge und so weiter, Nadelstärke, die waren quasi getrennt von der eigentlichen Anleitung. Da musste man hin und her scrollen. Und auch die Angaben dazu, wie die einzelnen Maschen gestrickt werden oder was welche Abkürzung bedeutet, war auch nicht direkt neben der Strickschrift, sondern ja, da musste man eben auch scrollen. Das fand ich nicht so schön, besonders wenn man bedenkt, dass in diesem Heft nicht viele Anleitungen drin sind und ich es daher teuer finde dafür, was man bekommt. Diese 13 Euro und da gibt es nicht viele Anleitungen. Und ich habe nochmal das Heft durchgesehen und wollte irgendetwas finden, das ich daraus noch stricken würde, um ja den gefühlten Gegenwert für mich zu erhöhen. Denn so habe ich für mich quasi 13 Euro nur für diese eine Anleitung gezahlt. Und dann habe ich ein Sockenmuster gesehen, das heißt Color, glaube ich. Ich habe es gerade nicht hier. Und fand diese Anleitung ganz nett, also alleine wäre sie mir nicht aufgefallen. Aber nachdem ich das Heft habe, dachte ich mir, gut, dann werde ich diese Socken stricken. Dann habe ich zwei Dinge aus diesem Heft hergenommen und musste aber sehen, dass diese Socken auch einzeln erhältlich sind. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil das für mich den Wert meines Heftes mindert. Und dann gibt es noch eine Anleitung, eine Mützenanleitung, und die kann man sogar gratis haben. Dafür muss man das Heft auch nicht kaufen. Das heißt, da sind zwei Anleitungen in diesem Heft, die man auch haben kann, ohne das Heft zu kaufen. Und das ärgert mich ein bisschen, weil viele auch in die Kommentare geschrieben haben, dass sie sich freuen würden, wenn man die Lobelia einzeln kaufen könnte. Und erst dachte ich, naja, weil das eben ein Heft ist, könnte man die einzelnen Anleitungen nicht ausgliedern. Aber das kann man sehr wohl. Das heißt, diese eine Anleitung hat eben das ganze Heft mitgezogen quasi, und das fand ich nicht so schön. Und wie gesagt, das Layout fand ich auch nicht so gut. Es sind nicht viele Anleitungen enthalten. Ein Teil davon kann man unabhängig vom Heft erstehen. Und insgesamt hat sich das Ganze für mich nicht so furchtbar gelohnt. Aber die Anleitung an sich, ich habe keine Fehler gefunden und es war auch einfach zu stricken. Also da sah ich kein Problem. Ich würde nur, wie gesagt, den Ratschlag beherzigen und den Cardigan eine Nummer kleiner anfangen und dann so viele Wiederholungen des Rankenmusters stricken, bis man die eigentliche Größe erreicht hat. Das war also meine Lobelia. Ich habe auch noch ein zweites Projekt fertig, und das ist der Pullover, den ich für meinen Freund gestrickt habe. Von dem habe ich auch schon erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es her ist, aber ich habe Ende November angefangen, diesen Pullover zu stricken. Das kam nämlich so, dass mein Freund einen Pullover anprobiert hat, der für einen Freund von mir gedacht war, und dann gemeint hat, ach, der Pulli ist aber schön, den hätte ich auch gern. Und damit war die Idee geboren, ein Weihnachtsgeschenk-Pulli zu stricken. Dieser Pulli lehnt sich an die Anleitung Oh Shimmer for Him von Jared Flood. Das ist ein Herrenpulli, der eine Passe im Patentmuster hat. Und was ich so schön an diesem Muster finde, sind die Linienführung, die dieser Pullover hat. Und die kann ich ganz furchtbar schlecht erklären. Das muss man sich ansehen, und ich verlinke es auch. Ich hätte gerne einen Pullover im Patentmuster gestrickt und hatte auch entsprechend viel Wolle gekauft. Das ist die Lima von Drops, die 65% Wolle und 35% Alpaka enthält, in der Farbe Moosgrün. Allerdings ist dieses Garn dicker, als ich es mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich gewechselt vom Patentmuster her zum Rippenmuster. Was bedeutet hat, dass ich mich nur an der Optik orientieren konnte vom O-Shimmer und mir das Muster eigentlich selbst herleiten musste. Das hatte auch so seine Tücken. Ich habe, um diese Linienführung zu erreichen, verschiedene Maschenproben gestrickt und mit den Abnahmen experimentiert, bis ich zufrieden war. Aber ich musste das Rückenteil doch zweimal stricken. Einmal hatte ich mich schlichtweg vertan und das andere Mal war ich nicht 100% damit zufrieden, wie das Endergebnis aussah. Es hat nicht so ganz gepasst und war auch ein wenig unsauber, wie ich fand. Deswegen habe ich das Rückenteil zweimal gestrickt. Der Pullover wird auch im Original in der Runde hochgestrickt bis zu den Achseln. Und dann werden Vorder- und Rückenteil separat voneinander flach gestrickt. Die Ärmel werden ebenso in Runden hochgestrickt und die Armkugel wird eben flach gestrickt. Mein Pullover ist eben komplett im Rippenmuster und sitzt doch relativ locker. Ich habe mehr als 15 cm mehr Weite drin. Und ich bin sehr stolz drauf, dass dieser Pullover passt. Ich konnte Phil den Pullover natürlich nicht anprobieren lassen, weil ich ihm nicht die Überraschung verderben wollte. Und alle Pullover, die ich bislang für ihn gestrickt habe, haben nicht so wirklich gepasst. Und die Pullover, die er gekauft hat, sind entweder hoffnungslos ausgeleiert oder doch eine Nummer knapper, als ich für ihn veranschlagen würde. Ich bin nicht pünktlich zum 24. fertig geworden, weil ich oft nicht dran stricken konnte. Zum einen konnte ich nicht dran stricken, wenn mein Freund da war. Ich habe versucht, mich ins Schlafzimmer zu verziehen und dann heimlich dran zu stricken, aber er wollte immer schauen, was ich so mache. Und dann ist es mir jetzt einmal vorgekommen, dass ich hysterisch geschrien habe, ich hätte nichts an und er müsse draußen bleiben, oder den Pullover durchs Zimmer geworfen habe in die Ecke, wo er ihn nicht sehen kann. Und irgendwann war mir das einfach zu stressig. Und dann war ich auch immer wieder mal krank. Und als ich die Lobelia gestrickt habe, ist mir auch die Lust vergangen, an diesem Pullover zu arbeiten. Und ich wollte mich nicht zwingen. Der Pullover war ein Geschenk. Und da stand schon ein gewisser Druck dahinter, aber wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Ich meine, das Stricken soll Spaß machen. Und so lag der Pullover auch viel rum, ohne dass daran gearbeitet wurde. Wir haben aber die ersten 2 Tage nicht die Bescherung gehabt, sondern wir haben erst bei meinem Freund gefeiert. Und dann hat er mit seiner Familie gefeiert und ich mit meiner. Das heißt, der 26. war so oder so unser Weihnachtsfeiertag und bis dahin bin ich auch fertig geworden, wobei das wirklich gerade so hingehauen hat und ich habe die Teile alle einzeln gewaschen, als sie fertig waren. Und als ich mit dem zweiten Ärmel fertig war, war schon der 26. oder der 25. Genau, der 25. Und ich habe den Pullover dann trocken geföhnt, damit er am nächsten Tag tragbar war. Ich habe insgesamt 16 Knäuel verstrickt. Und zu meiner Überraschung empfindet Phil den Pullover nicht als kratzig oder als zu warm. Er konnte schon einmal Nepal anprobieren. Das ist ja dasselbe Garn, nur ein bisschen dicker. Und fand das gut, allerdings war das damals nur ein Polunder. Das heißt, die Ärmel waren noch nicht dran und konnten ihn dann natürlich nicht kratzen. Aber als er dann den fertigen Oshima mal für mich anprobiert hat, damit ich sehen konnte, wie er so aussieht, meinte er schon, dass die Ärmel ein bisschen kratzig sind. Da war das Garn aber schon bestellt. Und wie gesagt, das Garn ist auch dicker, als ich gedacht hätte, aber Phil hat ihn, seitdem er ihn bekommen hat, dauernd an. Er findet den Pulli nicht kratzig, er findet ihn nicht zu warm und er findet ihn einfach super. Und das finde ich super. Und ich freue mich einfach sehr, dass das alles noch geklappt hat und dass er sich über seinen Pullover freut. Aber ich muss sagen, nachdem ich jeweils im November und im Dezember je einen Weihnachtspullover für einen Mann gestrickt habe, habe ich jetzt wirklich genug vom Geschenke stricken und 2016 habe ich vor, nur für mich zu stricken. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber die nächsten paar Monate auf jeden Fall. Jetzt kriegt niemand etwas außer mir. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu den Projekten, die ich aktuell auf der Nadel habe. Und da stricke ich gerade hauptsächlich am Imogen Pullover. Von dem habe ich schon erzählt. Das ist ein Design von Carrie Boasted Choach. Und das ist ein Pullover, der von unten hochgestrickt wird. Das ist meine Lieblingskonstruktion. Und ein Raglan-Pullover ist. Und das Besondere daran ist, dass in der Mitte des Pullovers eine Art Lace-Panel verläuft. Dieses Muster gefällt mir sehr gut und ich habe den Pullover schon sehr, sehr lange bei meinen Favoriten auf Ravelry. Und ich stricke diesen Pullover aus 3 Knäueln Mein Weib Merino in Weiß. Ich bin generell ein Anhänger von den Meinweit Sockengarnen, allerdings nicht von diesen, muss ich sagen. Ich habe mich ganz bewusst für die Meinweit Merino entschieden, weil ich eine Merino-Sockenwolle haben wollte, damit das Ganze nicht so kratzt. Aber dieses Garn ist sehr locker verzirnt und ich finde das Strickbild, das daraus resultiert, nicht so schön. Ich finde, die Maschen scheinen alle für sich allein zu stehen. Das scheint sich nicht gut zu verbinden. Und teilweise sieht es auch einfach unregelmäßig aus, obwohl ich normalerweise absolut kein Problem habe, ein sauberes Strickbild zu produzieren. Ich verstricke das Garn mit der Nadelstärke 3,0 und habe jetzt eine neue Nadel. Ich probiere die Zing von Knit Pro aus. Das sind die neuen Metallnadeln, die so ein bisschen wie die Signature Needles aussehen. Das heißt, sie haben eine metallfarbene Spitze und der Rest ist bunt. Und jede Nadelstärke hat ihre eigene Farbe. Ich bin generell ein Fan von Metallnadeln. Holznadeln mag ich nicht so gern und Bambus überhaupt nicht. Und ich finde es angenehm, mit diesen Nadeln zu arbeiten. Allerdings habe ich sie mir erst heute gekauft und habe den Pulli auf einer anderen Nadel begonnen. Das ist, glaube ich, irgendeine No-Name-Nadel. Oder auf jeden Fall weiß ich nicht, wo ich sie her habe. Und ich fand das Stricken damit furchtbar. Deswegen habe ich mir eine neue Nadel gekauft. Ich habe den Pullover mit den Ärmeln begonnen. Das möchte ich mir aktuell angewöhnen, weil ich wie viele das Ärmelstricken nicht besonders mag und das auch der Punkt ist, an dem die Projekte oft eine Weile rumliegen. Und ich stricke die Ärmel gleichzeitig, allerdings auf zwei Rundnadeln immer abwechselnd. Die Ärmel habe ich soweit fertig und ich habe auch den ersten Rapport des Körpers gestrickt. Und was ich gut daran finde, wenn man mit den Ärmeln beginnt, ist, zum einen hat man den unliebsamen Teil weg und zum anderen hat man auch eine Maschenprobe, die reliabler ist als das, was ich so sonst mache. Ihr kennt diese 10x10 Lappen, die man quasi strickt. Und wenn ich nach dieser Maschenprobe gegangen, also wäre ich nach dieser Maschenprobe gegangen und hätte gleich den Körper begonnen, dann hätte ich drei Größen größer gewählt, als ich jetzt letztendlich stricke. Die Anleitung, die ich habe, hat ganz normal lange Ärmel und ich wollte aber Dreiviertelärmel. Das heißt, ich habe die Ärmel Pi mal Daumen angeschlagen. Und ja, die Zunahmen auch unabhängig von der Anleitung gemacht. So lange, bis der Ärmel lang genug war. Und dann habe ich geschaut, wie viele Maschen ich auf der Nadel habe und welcher Größe das entspricht. Und dann habe ich gesehen, eigentlich wollte ich Größe 7 stricken. Und die Ärmel habe ich allerdings mit einer Maschenzahl gestrickt, die Größe 3 entspricht. Für den Körper habe ich dann Größe 4 angeschlagen, weil ich die Ärmel jetzt nicht zu eng finde, aber doch relativ eng anliegend und ich für den Körper einen etwas lockereren Sitz haben wollte. Ich habe den Körper heute auf zwei Nadeln genommen und das sitzt super. Es sitzt ein bisschen locker, also genauso wie ich es haben wollte. Ja, und ich glaube, mehr kann ich zu diesem Pullover nicht sagen. Das heißt, wir kommen jetzt zur Rekapitulation dieses Strickjahres. Ich stricke inzwischen seit circa 3 Jahren und habe dieses Jahr angefangen, Tücher zu stricken. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich eigentlich relativ praktisch bin und mir gedacht habe, Schals trage ich nur, wenn mir kalt ist und ich habe ja schon einen Schal. Dann habe ich dieses Jahr mit einem Tuch begonnen, das mir am Ende nicht gefallen hat. Das Muster heißt Summer Flies. Den Autor habe ich gerade vergessen. Aber das ist ein Tuch, das eine Halbkreisform hat und sich abwechselnd Lace-Streifen und Latrecht-Streifen hat. Und ich glaube, diese Halbkreisform ist einfach nichts für mich. Ich habe das Garn aus dreifach genommener Sockenwolle verstrickt, weil ich ein relativ dickes Tuch haben wollte. Ich hatte ein Projekt gesehen auf Ravelry, das aus relativ dicker Wolle gestrickt wurde und das hat mir gut gefallen. Allerdings fand ich das Tuch an mir nicht besonders schön und habe es dann verschenkt. Obwohl dieses Tuch für mich mehr oder minder ein Reinfall war, habe ich dann nochmal eines gestrickt und das war die Braids Made von Martina Behm. Ich glaube, das Muster ist relativ bekannt. Das ist einfach ein asymmetrisches Dreieckstuch, durch das sich ein Zopf zieht. Und seitdem stehe ich total auf Tücher. Insgesamt habe ich also 3 kleine Tücher gestrickt und 9 Oberteile bzw. große Tücher. Ich zähle Tücher dann zu den Oberteilen, wenn sie so circa 1000 oder mehr Meter verbrauchen beim Stricken. Und da hatte ich also insgesamt 9 Dinge. Was ich super finde, ist die Sandbank, die ich gestrickt habe. Das Muster ist ja schon ewig populär, das kennt ihr auch, dieses glatt rechts gestrickte Tuch in so eine Art Halbmondform. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Halbkreisform für mich nicht so super ist, aber die Sandbank liegt doch ein bisschen anders und ich finde sie einfach super. Mir gefällt auch, dass sie glatt rechts gestrickt ist und daher schlicht ist. Aber ich kann sie auch so viele verschiedene Art und Weisen tragen und die Sandbank ist eins der Projekte, die ich am häufigsten trage. Das andere Projekt, das ich auch sehr oft trage, ist mein Pullover. nicht Pullover, die Strickjacke, die ich gestrickt habe. Das ist der Ava, der sich anlehnt an eine Anleitung von Jared Flood, die Grettir heißt. Den Cardigan habe ich nach den Bildern gestrickt und dort war neu für mich das Sticking. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Das bedeutet, ich habe den Cardigan als Pullover gestrickt, dann eine Naht gesichert und den Pullover aufgeschnitten und eine links und rechts jeweils eine Knopfleiste dran gestrickt. Und damit sind die Sandbank und der Ava die beiden Projekte, die ja für mich am besten waren dieses Jahr. Außerdem habe ich noch 5 Paar Socken gestrickt. Das ist relativ wenig, wenn ich mir anschaue, dass andere fast jede Woche ein neues Paar Socken stricken können. Aber mir macht das Sockenstricken einfach nicht so viel Spaß wie Pullover. Und ansonsten habe ich noch ein Kinderkleid gestrickt für die Tochter einer Freundin von mir und komme damit insgesamt auf 16.000 Meter dieses Jahr. Eigentlich würde es mich schon reizen, eine dieser Challenges zu machen, die auf Ravelry sind. Eine heißt, glaube ich, 12 oder 15 Pullover in einem Jahr zu stricken. Und ich glaube, wenn ich mir meinen Output so anschaue, könnte ich das hinbekommen, aber ich will mich auch nicht unbedingt zwingen. Das heißt, ich stricke einfach, wonach mir ist. Wobei das fast schon gelogen ist. Ich möchte mich einfach nur nicht auf Pullover festlegen, aber ich habe sehr wohl eine Liste von Dingen, die ich abarbeiten möchte. Und diese Liste ist so lang, dass wenn ich sie komplett durchstricken würde, ich nicht glaube, dass da noch viel Platz wäre für außerplanmäßige Dinge. Wie viele von euch wahrscheinlich habe ich mir für 2015 vorgenommen, meine Vorräte zu dezimieren. Das hatte ich mir schon für dieses Jahr vorgenommen, aber das hat nicht geklappt und ich weiß auch warum. Denn eigentlich ist dieses, ich möchte meine Vorräte dezimieren, ja relativ schwammig formuliert. Stattdessen habe ich es fürs nächste Jahr so gemacht, dass ich mir angeschaut habe, welche Garn ich habe und welche mich davon belasten. Denn nicht jedes Garn im Vorrat empfinde ich als gleich schlimm. Es gibt Sachen, die habe ich im Schrank und die finde ich nicht schlimm. Zum Beispiel all meine Sockenwollen. Da bin ich schon dabei, dass ich sage, ich kann mir nicht noch viel mehr dazu kaufen. Aber mich stören mehr die Pullovermengen, die ich habe. Und da auch nicht jede. Aber ich habe mir jetzt einfach mal angeschaut, was ich habe, was ich sehr dringend verstricken müsste. Und dann habe ich mir auch Muster gesucht, damit ich auch quasi nur in den Schrank greifen muss und weiß, aha, das ist diese Wolle und daraus muss ich das und das machen. Und die Projekte stelle ich euch jetzt vor. Anfangen möchte ich mit 2 Strängen, von denen ich euch schon erzählt habe und das Projekt ist auch schon begonnen. Das Garn ist die Filigran von Atelier Zitron und das verstricke ich zu einem Viajante. In Viajante kennt ihr auch alle bestimmt. Das ist dieses Dreieckstuch in glatt rechts, das auch als Poncho getragen werden kann. Das Garn habe ich mir mal zum Geburtstag gekauft, weil ich mich sehr interessiert habe für die Wollmeise Lace Garne, weil ich diese Lauflänge sehr interessant fand. Aber ich wusste damals nichts vom Meisenmarkt und zu der Zeit wurde Lace auch im Shop nicht oft aufgefüllt und deshalb habe ich mich nach Alternativen umgesehen und Filigran gekauft. Allerdings habe ich dann zu Hause festgestellt, dass das Garn unverzierend ist. Ich war so fokussiert auf die Lauflänge, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Und ich habe da mitbekommen, dass viele Probleme mit diesen unverzierenden Garnen haben, besonders eben mit dem Filigran, weil ich dort die Rezessionen nachgelesen habe und mir dann gedacht, dass ich daraus keinen Pullover machen kann. Eigentlich hatte ich dafür schon ein Projekt im Kopf, aber das habe ich dann gestrichen und damit lag das Garn ewig rum. Irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich dann wohl zwangsläufig noch Tücher daraus machen kann. Und nachdem ich mit meiner Sandbank fertig war, hatte ich so Lust auf das nächste große Tuchprojekt, dass ich den Viajante angefangen habe. An dem stricke ich auch aktuell noch immer wieder. Ich habe noch 30 Gramm, die ich verstricken muss und dann kann ich die Lace-Kante beginnen und für die werden auch 100 Gramm eingeplant. Das heißt, fast 2/3 sind gemacht. Wenn ich damit fertig bin, möchte ich ein Garn verstricken, das ich schon seit 2 oder 3 Jahren habe. Das Garn ist von Drops und heißt Cotton Viskose und besteht, wie gesagt, aus Baumwolle und Viskose. Das Garn habe ich gekauft, nachdem ich fertig war mit einem Alpaka-Pulli, den ich gestrickt habe und den ich furchtbar kratzig fand. Und dann gab es bei Drops diesen Sommer Sale. Und ich habe mich dann für dieses Garn entschieden, weil ich unbedingt etwas haben wollte, das mich garantiert nicht kratzen wird. Allerdings fand ich in Natura den Glanz von diesem Garn nicht so schön. Und damit habe ich es dann nie verstrickt. Ich habe zwei Farben, einmal dunkelblau und einmal grau und davon jeweils eine Pullovermenge. Die blaue habe ich weggegeben, weil mir dafür wirklich kein Projekt mehr eingefallen ist und ich meine Strickzeit auch nicht in Sachen investieren möchte, die mir keinen Spaß machen oder die ich gar nicht haben möchte. Deswegen habe ich das blaue Garn weggegeben. Aus dem grauen wollte ich eigentlich ein Hitofude machen. Das ist auch ein ganz bekanntes Projekt. Das ist ein Cardigan, der komplett in Lace gestrickt wird und ja, relativ eine große Saumweite hat und dadurch ja sehr locker fällt. Ich habe eine Maschenprobe gemacht und auch gewaschen, aber mir hat das nicht besonders gut gefallen. Mein Problem mit diesem Garn ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass es in glatt rechts nicht besonders gut aussieht, ähnlich wie die Malinweit Merino, und es mir zu stark glänzt, um daraus einen Pullover zu machen. Stattdessen stricke ich jetzt einen Schal und dieser ist auch schon sehr lange mein Favoriten. Und das ist der Pachelbel von Carol Sunday. Und als ich mir dieses Projekt letztens genauer angeschaut habe, dachte ich mir, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das ist nämlich ein Schal, der über weite Strecken ein schlichtes Lace-Muster hat, das ähnlich wie Rippen aussieht, also Längslinien bildet. Und an den jeweiligen Enden ist ein Lace-Muster, das aber relativ viel Struktur hat. Denn diese leichten Lace-Muster sind nicht unbedingt etwas für mich, aber hier sind wirklich sehr deutliche Linien drin. Und das habe ich mir sehr lange angeschaut und dann ist mir aufgefallen, das ist dasselbe Muster wie bei meiner Imogen. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und dieses Muster ist scheinbar bekannt, es heißt Frostflowers und es ist wirklich exakt dasselbe. Und ich habe erst versucht, das Lace-Muster von Imogen auszuschneiden und quasi wie ein Puzzle zum Muster vom Pachelbel zu legen. Allerdings ist Lace-Stricken wirklich meine Schwäche. Ich bin darin nicht besonders gut und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und das Muster dann gekauft. Ich habe dann festgestellt, dass das Puzzle, das ich mir gelegt habe, eigentlich richtig war, aber ja, jetzt habe ich es halt gekauft und ich finde es auch nicht so schlimm. Ja, und das ist eben eines der Projekte, das ich machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen 15 Knäuel dafür brauchen werde. Das klingt ein bisschen viel. Auf der anderen Seite hat die Cotton-Viskose aber auch nur 100 Meter Lauflänge. Dafür ist das Garn aber so rutschig, dass ich es ja fast schon mit Seide vergleichen würde. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Tuch beim Blocken sehr viel größer werden wird. Das nächste Projekt, das ich 2016 stricken möchte, heißt schlicht Lace Cardigan und ist von Simona Marchand d'Este. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Pullover, der viel Lace-Muster hat. Und auch dieses Muster hat viel Struktur, wie ich finde. Und ich habe das Buch. Es ist auf The Art of Seamless Knitting. Und dort wird es, glaube ich, das Kronleuchter-Muster genannt. Der Cardigan ist auch relativ kurz und man sieht ihn auf dem Bild auch mit Dreiviertelärmeln und zu einem langen Rock kombiniert. Und dieses Muster möchte ich aus einer Baumwolle stricken, die ich von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen habe. Das Garn ist von Schachmeier und in Rot. Ich habe schon einmal versucht, daraus einen Cardigan zu stricken. Allerdings hat mir da der Ausschnitt nicht gefallen und weil der Cardigan top-down war, hätte ich alles ribbeln müssen, um den Ausschnitt gerade zu biegen und das war mir dann zu doof. Das heißt, ich möchte diesen Cardigan daraus machen. Als nächstes kommt der Westbund. Den habe ich schon einmal gestrickt. Das ist ein Pullover mit einem U-Boot-Kragen und Dreiviertelärmeln, der relativ locker sitzt und im Original aus Itokino gestrickt wird, was eine Burettseide ist. Ich habe auch exakt dieses Garn verwendet. Allerdings wurde das Oberteil beim Waschen sehr weit. Und ich habe noch zwei Konen davon hier. In Gelb allerdings. Den ersten Westbourne habe ich in Blau gestrickt. Und ja, ich finde, der Westbourne ist ein tolles Projekt für den Sommer. Und ich habe dieses Projekt schon im Sommer angefangen. Allerdings wirklich nur ein paar Runden dran gestrickt. Das heißt, man erkennt gar nicht, was das mal werden soll, wenn man sich die Rundnadel anschaut und was da drauf ist. Und ich würde das gerne zeitbald verstricken, damit ich im Sommer noch einen leichten Pullover habe. Ich bin jetzt beim fünften Projekt für 2016 und ich bin immer noch bei Dingen, die ich stricken möchte, aus den Garnen, die ich schon da habe. Das heißt, bis jetzt dürfte ich eigentlich kein neues Garn dazu kaufen. Als nächstes kommt der Beatnik von Nora Gorn. Den habe ich schon angefangen, von dem habe ich euch schon erzählt und ich habe den schon ganz oft angefangen, weil ich den Pullover schon einmal stricken wollte und dabei regelmäßig Probleme mit der Größe hatte, bis ich keine Lust mehr hatte und das Garn verschenkt habe. Diesmal stricke ich aus Holz Super Soft. Das ist eine Shetlandwolle, eigentlich ein Lace-Garn, das man aber gut doppelt genommen auch für solche Projekte hernehmen kann. Ich bin bei diesem Pullover immer noch beim Vorderteil, habe die Armkugel angefangen und den Pullover dann auf die Seite gelegt, weil ich dann die Weihnachtsgeschenke stricken musste. Und insgesamt ist der Pullover für mich ein Projekt für den Herbst, weil ich das aus gelber Wolle stricke, die für mich ja relativ herbstlich aussieht. Die Farbe heißt Sunset und ist durchaus meliert, allerdings fällt nicht unbedingt auf, dass verschiedene Farben im Garn sind, sondern es fügt sich alles zusammen zu einem sehr warmen Gelb, das schon fast ein bisschen orange aussieht. Und da fehlt mir eben ja noch ein Teil vom Vorderteil und das Rückenteil. Die Ärmel habe ich schon gestrickt, die muss ich allerdings ribbeln und nochmal stricken, weil sie zu lose wurden. Das nächste Projekt sieht ganz ähnlich aus und wer es sich ein bisschen auskennt in den Wirtschaftswissenschaften, ist vielleicht aufgefallen, dass ich mein Beatnik perfektes Komplement genannt habe in der Terminologie von der Volkswirtschaft. Der Pullover soll nämlich quasi ein Kompliment zum Hugo sein, das mein sechstes Projekt für 2016 ist. Das ist ein Zopfmusterpulli von Veronique Avery und ist von Brooklyn Tweed. Und den habe ich auch aus Holzgarn gestrickt, allerdings aus Coast. Der Pullover ist für meinen Freund und ähnlich wie bei Beatnik hatte ich da auch immer wieder Probleme, bis ich zu frustriert war, um daran weiterzuarbeiten. Das bedeutet, dass beide Projekte eigentlich gleich auf sind. Und ich finde, die Pullover sehen sich beide relativ ähnlich. Und sie werden beide als diese typischen Fisherman-Pullover beschrieben. Beide haben einen interessanten Kragen. Bei Beatnik ist das ein weiter U-Boot-Kragen, der umgeschlagen wird. Und bei Hugo ist das eine Art Rollkragen, die allerdings geknöpft wird. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass diese Pullover sich so ähnlich sind, dass sie quasi Pärchenpulli sein könnten. Und da Filz Pullover blau ist und meiner gelb, sind sie ja quasi komplementär. Und das war für mich die beste Art, von einem Pärchenpullover zu sprechen, ohne dass das allzu kitschig klingt. Mein siebtes Projekt für 2016 wird eine Sandbank. Ich habe ja schon vorhin erzählt, dass ich meine Sandbank absolut toll finde. Ich habe sie aus Wollmeise Lace in der Farbe Zimtapfel gestrickt. Und letztes Jahr habe ich mir zum Geburtstag selbst ein Geschenk gemacht. Und das sind zwei Stränge Dye for Yarn Mulberry Lace in der Farbe Dead Walnut Wood. Und nachdem ich jetzt weiß, dass Seide sehr weit wird mit dem Waschen, möchte ich es mir nicht antun, aus diesem Garn ein Oberteil zu stricken, das dann absolut nicht passt, weil das Garn ja doch relativ teuer war. Stattdessen möchte ich jetzt eben eine Sandbank draus stricken. Und eigentlich finde ich die Idee ziemlich gut, denn als das Garn kam, dachte ich mir gleich, das wäre eigentlich super für Tücher. Allerdings bin ich halt einfach nicht der Typ für delikate Lace-Tücher. Aber die Sandbank finde ich super und das Garn ist auch total dafür geeignet. Von daher glaube ich, das wird ein tolles Projekt. Mein 9. Projekt für 2016 speist sich immer noch aus meinen Vorräten. Das ist der Featherweight Cardigan von Hannah Fettig. Und den möchte ich aus meinen 2 Strängen Zitronen-Filisilk stricken. Die Geschichte zu dem Garn habe ich schon vorhin erzählt. Sollte eben ein Ersatz für Wollmeise Lace werden. Und ich habe gerade schon gesagt, eigentlich möchte ich aus dem Garn nicht unbedingt ein Oberteil stricken. Allerdings probiere ich es jetzt einfach mal. Ich habe gerade sehr viel Lust auf einen Featherweight Cardigan. Und das wäre ein Garn, das dafür gut geeignet ist. Und in den Kommentaren zu Filigran und Filisilk stand da oft dabei, dass die Garne schon während des Strickens filzen. Das ist mir weder bei Filigran noch Filisilk aufgefallen. Die Filisilk habe ich schon angestrickt, allerdings werde ich das Projekt wahrscheinlich nie zu Ende stricken, weswegen ich mich jetzt umentschieden habe. Und ja, stattdessen möchte ich diesen Cardigan draus machen. Den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, es ist ein sehr populäres Muster. Das ist ein relativ kurzer Cardigan in glatt rechts mit einer weiten, Blende, die allerdings keine Knöpfe enthält. Und da habe ich 1200 Meter und ich glaube, das ist genau die richtige Menge für so einen Cardigan. So, das waren 8 Projekte und wenn ich die alle verstrickt habe, dann habe ich alle Garne aus meinem Vorrat verstrickt, die ich weghaben wollte. Eigentlich wollte ich 12 Projekte planen für 2013, es wurde allerdings eines mehr, ich habe 13. Das nächste Projekt, das auf Nummer 9 ist, möchte ich allerdings relativ bald verstricken. Das ist der Dagmar-Pullover von Handy Kitty. Den Pullover habe ich auch schon lange in meinen Favoriten. Und zwar ist das ein Pullover, der komplett ein Strukturmuster hat. Das Auffällige daran ist aber, sind 2 Zöpfe, die sich an den Seiten entlang schmiegen. Der Pullover wird von unten nach oben gestrickt, allerdings sieht es im Grunde so aus, als würden die Raglan-Linien einfach bis zum Bund weitergehen und nicht an der Achsel aufhören. Und das sind eben 2 breite Zöpfe. Was ich auch noch schön finde an dem Pullover ist, dass der Bund unten, der Abschluss, gebogen ist. Ich finde das sehr schön. Allerdings wird der Pullover im Original ziemlich lang gestrickt. Also er geht auch über den Hintern und hat Ärmel, die ein gutes Stück länger sind als der Arm, dass man da schön runterziehen kann. Das möchte ich so allerdings nicht stricken. Ich möchte den Pullover wirklich nur hüftlang haben und 3/4 lange Ärmel. Ich mag einfach die 3/4 Länge. Und als Garn habe ich mir schon etwas gekauft, und zwar die Sienna von Wolle Rödel in der Farbe Kirsche. Ich habe lange alle beneidet, die Wolle Rödel kaufen konnten. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hätte das einfach auch gerne gehabt. Und seit diesem Winter gibt es bei uns bei Idee Kreativ auch Wolle Rödel. Und ich finde dieses Rot sehr schön. Und was ich auch sehr gut finde, ist die Garnstärke. Die Sienna hat, glaube ich, 120 oder 130 Meter auf 50 Gramm. Das heißt, das ist eine relativ dicke Merino. Allerdings jetzt noch nicht so dick, dass ich sie mit Nadelstärke 4 oder so verstricken würde. Und das war mir sehr wichtig. Ich habe mich auch bei anderen Herstellern umgesehen, beispielsweise Lana Grosse, aber die hatten entweder nur Merino-Wolle in Sockenwollstärke, was mir dann zu dünn war, oder dann wirklich relativ dicke Sockenwolle, für die ich wirklich Nadelstärke 4 oder größer gebraucht hätte. Von daher ist die Sienna genau das, was ich gesucht habe. Und ja, wenn mir Leute erzählen, welche Farben sie für mich am besten finden, bekomme ich eigentlich immer dieselbe Sache zu hören, nämlich, dass ich mehr Rot tragen sollte. Ich habe mich dagegen eigentlich immer gewehrt, bis ich da mal meine Sandbank gestrickt habe. Aber ich habe ja schon mal erzählt, dass ich sehr lange schon ja, mir wünschen würde, ein paar Stränge von Brooklyn Tweed Shelter in der Farbe Long Johns zu haben. Und insgesamt bin ich so weit, dass ich mir sage, es muss nicht unbedingt dieses Garn sein, aber ich habe einfach so gerne Lust auf einen Pullover in Rot. Und das wird dann eben jetzt der Dagmar-Sweater in Wolle Rödel Sienna in der Farbe Kirsche. Mein 10. Projekt für 2016 ist der Natsumi-Pullover von Yoko Hatta, der auch aus einer Brooklyn Tweed-Kollektion stammt. Den Pullover habe ich schon einmal angeschlagen aus Wollmeise Lace, allerdings sind die Garne so unterschiedlich. Im Original wird mit Loft gestrickt und mir hat das Maschenbild einfach nicht gefallen, sodass ich das wieder geribbelt habe. Und diesen Pullover würde ich gerne auch aus Holzgarn stricken, allerdings weiß ich noch nicht aus welcher Qualität. Vielleicht bleibt ja auch von meinem Beatnik so viel über, dass ich noch diesen Pullover daraus stricken kann. Und das ist ein Pullover, der quer gestrickt wird und über die Brust verläuft eine Art Zopfmuster. Und dieser Pullover hat auch, wie der Dagmar-Sweater, einen runden Abschluss. Das Vorderteil beschreibt quasi ein umgedrehtes U und auf der Rückseite hat man ein normales U. Und ich finde das sehr schön. Und dieser Pullover hat auch 3/4 Ärmel und damit eigentlich alles, was mir gefällt. Der nächste Pullover ist auch ein Projekt, das ich schon seit sehr langem, das mir schon sehr lange gefällt. Und das ist Dessine-moi un mouton von La Maison Rilili. Und ja, das ist auch wieder ein sehr beliebter Pullover. Was mir daran sehr gut gefallen hat, ist der runde Halsausschnitt. Insgesamt erinnert mich der Pullover sehr an den Westbourne, allerdings ist der Ausschnitt doch ein bisschen anders. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich diese Anleitung gekauft habe, denn ich habe ihn schon angefangen, allerdings wieder geribbelt, weil es mir nicht gefallen hat aus dem Garn. Und der Westbourne wird am Anfang mit verkürzten Reihen gestrickt, was ich sehr anstrengend finde, weil man ja quasi nur 3 Runden strickt und dann die verkürzten Reihen anfängt und man hat da quasi nicht wirklich etwas in der Hand und ich finde das sehr fummelig. Dessine-moi un mouton wird so gestrickt, dass ja, man eigentlich sehr lange flach strickt und dann irgendwann das Ganze zur Runde schließt und dann ist der Ausschnitt fertig. Das heißt, ich finde das sehr viel entspannter als mit den verkürzten Reihen. Der Pullover hat auch noch ein Strukturmuster und ein Streifenmuster, was ich beides sehr schön finde. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche Farben ich daraus machen würde, aber hier wird im Original auch wieder Holzgarn Supersoft verwendet und das würde ich wahrscheinlich auch hernehmen. Und ich habe ja schon 2 Garne von Holz da, einmal die Coast und einmal die Supersoft, die sich eigentlich nicht so furchtbar unterscheiden und die ich dafür auch hernehmen könnte für die Streifen. Allerdings, ja, sind das Komplementärfarben und ich finde, ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu stark wäre, aber ja, das ist Projekt Nummer 11, das heißt, bis dahin fließt noch viel Wasser durch die Pegnitz. Dann habe ich noch 2 Projekte geplant für 2016. Das nächste ist der Quill von Jared Flood. Das ist ein Tuch, ein viereckiges Tuch, das ja, man quasi zum Dreiecktuch legen kann, das dann doppelt liegt. Mir gefällt an diesem Tuch, dass es, obwohl es einen Lace-Abschluss hat, relativ rustikal aussieht. Im Original verwendet man wie bei Brooklyn Tweed immer Loft. Und ich würde aber von Finkhof die Merino Wolle Dünn in Weiß nehmen. Von dem Garn habe ich schon mal erzählt. Das ist ein Garn, das quasi von einer Familie, glaube ich, auf dem Bauernhof nicht hergestellt, sondern die das Schafe hält und die verkaufen eben das Garn. Nee, oh, jetzt erzähle ich Unsinn. Auf jeden Fall ist das ein Garn aus Deutschland, das nicht großartig vertrieben wird, sondern ja, Gott, wie umschreibe ich das? Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Es hat sowas von einem Einkauf auf dem Dorf irgendwie. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Auf jeden Fall ist das kein Markengarn oder so. Und dennoch relativ günstig. Was heißt dennoch? Es ist relativ günstig und ja, hat diesen rustikalen Charakter, der mir sehr gut gefällt. Und daraus würde ich gern dieses Tuch machen. Es wird zum Großteil in kraus rechts gestrickt und dann kommt diese Lace-Kante. Und es gibt das Tuch in zwei Größen und ich möchte die große Größe stricken, wobei das eigentlich eher eine Decke ist als ein Tuch. Mein letztes Projekt für 2016 ist der Marco Polo von Ella Torrente. Da gab es bis vor kurzem die Anleitung gratis. Ich weiß nicht, ob die Aktion noch läuft. Man konnte sich auf jeden Fall eine Anleitung gratis herunterladen. Und dieser Pullover gefällt mir schon sehr lange. Das ist ein Pullover, ein Cardigan, der relativ locker sitzt. Und dieser hat auch eine runde Abschlusskante. Und ja, mir gefällt sowas einfach sehr gut. Und der ganze Cardigan sieht insgesamt einfach sehr gemütlich aus und lässig. Im Original wird der Pullover in Streifen gestrickt, aber ich glaube, die würde ich weglassen und einfach nur in einer Farbe stricken. Ja, und das wären dann meine 13 Projekte für 2016. Es ist relativ viel und ich glaube auch nicht, dass ich diese Liste so abarbeiten werde. Aber ich mag es, Listen zu schreiben. Und ich finde jetzt, da ich für jedes Garn aus meinem Vorrat ein Projekt ausgesucht habe, fühle ich mich einfach besser, als wenn ich den Schrank aufmachen und die Garne sehen würde und nicht wüsste, was ich daraus machen sollte. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich nur 3 Projekte abarbeiten würde. Allerdings müssen diese eben aus Vorräten gestrickt sein. Ja, und das wird dann mein Strickjahr 2016. Ich hoffe, ihr hattet fröhliche Weihnachten. Damit bin ich wahrscheinlich ein bisschen spät dran. Aber ich bin pünktlich, um euch zu sagen, dass ich euch ein frohes neues Jahr wünsche, übermorgen, und dass ihr gut hineinrutscht. Und ich hoffe, wir sehen uns gesund und glücklich und mit viel Strickzeit und Freude in 2016 wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zuhören und tschüssi.